Fuck la rue, fuck la street. Fuck la rue, fuck la street. Trauriges Herz steht vor meiner Tür. Mutter ist krank, weil Bruder ist Knast. Ich frag mich wofür. Mein Verstand sagt zu meinem Herz, bleib tranqui. Stecke fest in der Action. Gott will mich testen. Weiße Männer haben mir gesagt, nimm Geschäfte nie nach Haus. Ich versuche die Gedanken zu verdrängen, doch sie kommen immer wieder. Ich wollte das nie, doch sie spielten mit den Euros vor meinen Augen und nahmen mir den Glauben. Fuck la rue, fuck la street. Hab alles gesetzt und hab alles versteht. Fuck la rue, fuck la street. Fuck la rue. سيدي الريني كنشوف مزيان الحياة سيدي وريني كل صبع نقول غنموت شمشي غطاح من ليلي كل ما كبرش من سيدي وسيني راه ربانا نويا وشاب فايرز الباراضي غادي في العراب راه ربانا نويا وشاب حسبش مشاكلي كتساوي عالراب خويا لا فوزو ان شاء الله ان شاء الله حلت بالغربة قلت ديستان ديالي ان شاء الله نحسن كل كيسار ديالي كيسلى كلينا لاصا تغدا وبكرا بنيتالا. Fuck la rue, fuck la street. Fuck la rue, fuck la street. Fuck la rue, fuck la street. Hab alles gesetzt und dabei.